بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Im letzten Seminar haben wir mit Al-Usul al-Thalatha angefangen. Al-Usul bedeutet Mehrzahl von Asl. Eine Definition von Al-Asl im Arabischen ist die Sache, von der die anderen abgeleitet werden. Und das, was abgeleitet wird, ist Al-Fara. Oder was von Al-Asl rauskommt, ist Al-Fara. Also Al-Usul al-Thalatha. Al-Thalatha bedeutet drei. Und hier wird meistens mit die drei fundamentalen Regeln oder die drei Fundamente übersetzt. Das Buch wurde von einem sehr großen Gelehrten geschrieben, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Ein Gelehrter, der in Al-Hijaz gelebt hat. Seine Hauptfach war Aqidah, weil in seiner Zeit in Al-Hijaz sehr viel Schirk verbreitet war, Götzendienerei. Und eine Götzendienerei, die die Form von Islam genommen hatte. Das heißt, anscheinend war das richtiger Islam und in der Wahrheit war das genauso wie die Götzendienerei, die Al-Mushriken von Quraysh gemacht haben. Und er sagte, rahimahullah, nachdem ich Al-Aqidah gelernt habe ich meine Gelehrten in Frage gestellt. Ich habe mir überlegt, was ich von meinen Gelehrten gefunden habe. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass alle meine Gelehrten Schirk hatten, außer zwei. Das zeigt, wie weit die Missverständnisse in Al-Aqidah damals verbreitet wurden. Dieser Gelehrter wird sehr angegriffen vom Westen und von den Säkularisten und von den irregeleiteten Sekten und Gruppen, besonders die Sufisten und die Schiiten. Warum? Weil besonders Sufisten und Schiiten, die sind auf Anbetung und Verehrung von Gräber und von sogenannten, zwischen Klammern, Heiligen gebaut. Der Scheich ist ein heiliger Mann, da was er sagt, ist Gesetz. Und das ist schon ein Schirk. Und Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, hat diese falsche Einstellungen bloßgestellt. Diese Lügen, die diese Leute verbreitet haben und als Islam vorgestellt haben, wurden durch die Bücher von Muhammad bin Abdul Wahhab bloßgestellt. Und natürlich, das ist überhaupt nicht schön für diese Menschen gewesen. Wenn jemand angegriffen wird, besonders unter Gelehrten, sagt man diese Sache. Wenn einer sagt Wahhabiten, Muhammad bin Abdul Wahhab und so, sagst du, was bedeutet Wahhabiten zuerst? Denn ich kann mich daran erinnern, einmal im Paltalk ist einer reingekommen und er hat uns gesagt, er Bande von Wahhabiten. Dann haben wir gesagt, was heißt Wahhabiten? Da hat ihm gesagt, er seid alle Wahhabiten. Und dann hat er gesagt, Ibn Taymiyyah ist ein Wahhabit. Und der wusste nicht, dass Sheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ein paar Jahrhunderte vor Muhammad ibn Abdul Wahhab starb. Also wie kann ein Mann, der vielleicht 500 Jahre vorher stirbt, ein Wahhabit sein? Und das ist eine Sache, die uns zeigt, dass diese beiden ungefähr denselben Weg gefolgt haben. Sheikh Islam ibn Taymiyyah und Muhammad ibn Abdul Wahhab unter anderem, die haben etwas gemeinsam gehabt. Und zwar, die hatten eine Feindschaft gegenüber diese Sekten und diese Mubtadi'a gehabt. Besonders Bid'a in Al-Aqidah. Erneuerung in Al-Aqidah, in unserem Glauben, ist das Schlimmste, was geschehen kann. Es gibt Bid'a in Al-Ibadah, im Gebet. Die sind auch schlimm, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kull Bid'a, jede Bid'a ist eine Dalala, ist eine Irrleitung. Es gibt nicht eine schöne Bid'a und eine schlechte Bid'a. Jede Bid'a in der Religion, jede Erneuerung in der Religion ist eine Irrleitung, ist eine Dalala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Aber die Irrleitungen sind nicht alle gleich schlimm. Manche sind schrecklich, andere sind schrecklicher. Warum? Aber eine gute gibt es nicht. Schöne Bid'a, Bid'a Hasana, was an Schönheit soll eine Bid'a haben? Khair inshallah. Also das Buch ist Thalathat al-Usul und das ist, sagen wir, das zweite Buch, das in Al-Aqidah unterrichtet wird. Für diejenigen, die die arabische Sprache kennen. Und wir versuchen inshallah jetzt ungefähr zu erzählen, was im Buch ist. Denn wie gesagt, wenn einer euch mit Wahhabismus beschimpft, oder wenn einer unsere Gelehrten beschimpft, sagen wir ihm, sag uns, was hat dieser Gelehrte falsch gesagt? Was hat er falsch gesagt? Hier sind seine Bücher, bitteschön. Was hast du dagegen zu sprechen? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, als er Al-Aqidah al-Wasitiyah geschrieben hat, und die hatte mit Namen und Eigenschaften zu tun, von Allah subhanahu wa ta'ala, wo die Umma sich sehr gespalten hat, wo die Muslime wirklich verschiedene Meinungen bekommen haben, und viele sind irregeleitet in dieser Sache. Er hat gesagt, er hat 2 Jahre, um etwas gegen das Buch zu schreiben. Und bis heute finden wir noch kein Buch gegen Al-Wasitiyah, weil er nichts mehr als Ayat und Ahadith geholt hat. Nichts mehr als das. Hier, bitteschön, wir sagen das, also hier ist unser Beweis. Bis jetzt. Und das sagen wir auch über die Bücher, die wir jetzt unterrichten. Wie zum Beispiel jetzt Thalathat al-Usul. Bei Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gibt es im Internet zum Beispiel Leute, die sehr feindlich zu ihm sind. Die sind nicht feindlich zu dieser Person, sondern die sind feindlich zum Weg, dass dieser Person gefolgt hat. Und dann findet man hier die Fehler von Sheikh al-Islam. Einmal habe ich das gelesen, habe ich 18 Fehler gefunden, die haben das geschrieben. Und dann war ich also richtig durcheinander. Boah, so viele Fehler. Dann habe ich meinen Sheikh gefragt, habe ich gesagt, der Sheikh, subhanallah, das sind schon viele Fehler. Der hat mir gesagt, das ist eine Ehre für Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. 18 Fehler ist eine Ehre. Wie kann man das erklären? Er hat mir gesagt, das ist eine Ehre, dass man seine Fehler zählen kann. Die sind bei 18 gestanden. Und die sind nicht weitergekommen. Bei den anderen muss man die Sachen zählen, die richtig sind. Und bei ihm die Fehler. Jayd, inshallah. Jetzt fangen wir an, inshallah. Was haben wir letztes Mal besprochen? Wir haben gesagt, dass Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah das Buch mit Al-Basmala angefangen hat. Warum? Weil er als Vorbild Al-Quran al-Karim genommen hat und die Briefe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschrieben hat. Das hat er als Vorbild genommen und hat mit Al-Basmala angefangen. Al-Basmala bedeutet Bismillahirrahmanirrahim zu sprechen. Dann hat er gesagt, dass die Muslime die Pflicht haben, es ist wajib für sie, 4 Sachen zu kennen. Und wir haben ein Wort kennengelernt und das ist Al-Ilm. Und wir haben Al-Ilm auch erklärt und was das in unserer Religion bedeutet. Wenn ein Gelehrter dir sagt, I'lam, du musst Al-Ilm über etwas haben. Al-Ilm ist nicht nur Wissen. Al-Ilm ist die höchste Stufe beim Begreifen. Du kannst die Sachen so begreifen und zwar auf einer Weise, die die Wahrheit entspricht. Und wenn du das zweifellos, du bist sicher, dass das so ist, du hast keine Zweifel daran, dann ist das Al-Ilm. Und es gibt zum Beispiel die niedrigste Stufe, die man beim etwas zu begreifen hat, beim Idrak, ist etwas, was die Gelehrten Al-Jahl al-Murakkab genannt haben. Komplexe Unwissenheit. Und das ist, wenn du eine Sache so verstehst und davon überzeugt bist, aber du hast sie auf eine Weise verstanden, die die Wahrheit überhaupt nicht entspricht. Im Gegenteil. Zum Beispiel, wir sagen, die Wand hier ist weiß. Wir sehen, die Wand oben ist weiß. Und kommt einer und sagt, nein, das ist schwarz. Das ist Al-Jahl al-Murakkab. Das ist nicht nur Unwissenheit, das sind komplexe Unwissenheit. Und viele haben das. Die haben eine komplexe Unwissenheit. Die glauben, dass sie über Allah was wissen. Das, was sie für ein Wissen erklären, entspricht nicht der Wahrheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Jahl al-Murakkab finden wir bei den Kuffar, zum Beispiel, die schon an Allah glauben, aber anders. Und finden wir auch bei vielen Mubtadi'a, viele Gruppen, die irregeleitet sind und die über Allah falsch reden. Die glauben, dass Allah so ist. Er ist aber nicht so. Deshalb haben ein Jahl al-Murakkab. Und wenn man Jahl al-Murakkab hat, ist ein bisschen schwer, diese Leute zu korrigieren, besonders wenn sie glauben, dass sie das wissen. Und nicht, wenn sie irgendjemanden nachmachen. Weil derjenige, der nachmacht, in der Wahrheit, er sucht der Wahrheit. Er ist nicht ganz überzeugt von das, was er sagt. Er sucht, er vertraut einen Gelehrten, folgt ihm. Aber diejenigen, die überzeugt sind, die sind schwer zu überzeugen, dass sie sich geirrt haben. Also die vier Sachen, die wir wissen müssen, ist ein Wajib für jeden Muslim und Muslima, eine Pflicht, das zu wissen. Das haben wir letztes Mal gelernt. Erstens, Al-Ilm, haben wir erklärt. Aber was meint man mit Al-Ilm? Was muss man wissen? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt in seinem Buch, du musst Allah kennen. Das heißt, du musst wissen, wer Allah ist. Und wenn du das weißt, dann bist du sehr weit gekommen. Und dann musst du seinen Propheten wissen. Du musst wissen, wer der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Und nicht nur Muhammad und Schluss. Musst du ein bisschen mehr über ihn wissen. Es gibt viele Leute, die Muhammad heißen. Welcher Muhammad ist der Prophet? Und dann, du musst die Religion des Islams auch kennen. Und diese drei Sachen, das ist Al-Ilm. Denn wenn du Allah kennst, du musst auch seinen letzten Gesandten kennen. Und diese zwei Sachen reichen nicht, wenn du den Islam nicht kennst. Also diese drei Sachen sind immer zusammen. Nur Allah zu kennen, ohne seine Religion zu kennen, bringt nicht sehr weit. Die Religion wirst du nie erfahren und kennenlernen, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht vorher gekannt hast. Denn er hat uns diese Religion beigebracht. Zweitens, nachdem du Al-Ilm bekommen hast, du weißt, wer ist Allah, du weißt alles, was du brauchst über Allah subhanahu wa ta'ala, über seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und über seine Religion, Al-Islam, im allgemeinen Bedeutung und im speziellen Bedeutung, dann musst du eine Sache erfüllen. Und zwar, du musst danach handeln. Weil dieses Wissen verpflichtet dich, Sachen zu tun und Sachen zu verlassen. Und das ist, was du machen musst. Die Folgen von dieser Religion musst du übernehmen. Das heißt, wenn die Religion dir etwas befiehlt, musst du das machen. Und wenn die Religion dir etwas verbietet, dann musst du dich zurückhalten. Nachdem du jetzt diesen Ilm, dieses Wissen bekommen hast, und du machst danach, du weißt zum Beispiel, das Gebet ist Pflicht. Reicht das zu wissen? Nein. Ich weiß, das Gebet ist Pflicht. Ich bin davon überzeugt. Entspricht das die Wahrheit? Das entspricht die Wahrheit. Also das ist schon ein Ilm. Reicht das? Nein. Dann muss ich das Gebet verrichten. Das ist die Tat, Al-Amal. Nachdem ich das gemacht habe, drittens kommt Ad-Dawah. Du musst aufrufen zu dem, was du jetzt erfahren hast, was du mit Wissen bekommen hast und jetzt die Folgen davon machst, du musst die Leute aufrufen. Zuerst dich selbst und dann die Leute, die näher zu dir sind und so weiter. Du musst aufrufen. O ihr Menschen, es gibt einen Gott, das ist Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns erschaffen, er hat einen Gesandten zu uns gesandt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns die Religion vorgestellt, die Allah von uns verlangt. Nachdem du jetzt aufgerufen hast und nachdem du die Folgen von diesem Wissen übernommen hast, kommt die vierte Sache und das ist As-Sabr. As-Sabr, das ist sich zurückhalten. Und das heißt hier, du musst Geduld haben. Warum musst du Geduld? Erstens dieses Wissen auszuüben, dafür braucht man viel Sabr. Es ist schwer. Es ist nicht leicht, die Gebote von Allah Azza wa Jal vollständig zu folgen. Du hast viele Feinde, viele Gegner. Deine Nefs will meistens nur leichte Sachen und Erholung. Der Körper will nur schlafen und Vergnügen. Warum? Du musst dich ein bisschen anstrengen. Und da musst du Sabr. Weil deine Nefs und deine Gegner ziehen dich. Die sagen, nein, mach das nicht. Und du musst dich beherrschen, um diese Gegner im Schach und auf einer Seite zu bringen. Und dazu musst du auch ein anderes Geduld haben. Und zwar, wenn dich etwas trifft, was eine Katastrophe sein könnte. Ein Unfall, jemand stirbt. Das ist eine andere Sorte von Sabr. Und jetzt hier, was auch mit Sabr gemeint wird, wenn du jetzt die Leute aufrufst, wenn du die Menschen zu dem, was du jetzt gelernt hast und von dem, was du jetzt überzeugt bist, aufrufst, dann gibt es immer die Gefahr, dass diese Leute gegenüber dir sehr feindlich werden und vielleicht aggressiv und die werden nicht nur zuhören. Dann musst du Sabr haben. Warum? Wenn du jetzt beleidigt wirst, wenn du schlecht behandelt wirst, oder vielleicht kann sein, dass es viel schlimmer wird. Was heißt das? Viel schlimmer in unseren Augen. Gefoltert, getötet, abgeschoben. Alles ist möglich. Da musst du Sabr haben. Du musst standhaft sein. Und diese vier Sachen, das sind vier Sachen, die jeder Muslim wissen muss. Diese Religion ist süß. Wenn du Honig haben willst, dann musst du wissen, die Bienen werden dich stechen. Deshalb muss man Geduld haben und standhaft sein, damit man am Ende, wenn alles zu Ende ist, und das ist erst nach Yawm al-Qiyamah, damit du dann die Belohnung bekommst und die Ehre bekommst, Allah Azza wa Jal zu sehen und mit Allah Azza wa Jal zu reden, ohne Vermittler und ohne Dolmetscher. Du hast diese Ehre, das ist die größte Ehre. Paradies und die anderen Sachen sind, mashallah, sehr gut, aber verglichen mit dieser Ehre, alles verliert an Wert. Die sind unvergleichbar. Und dann hat Muhammad ibn Abdul Wahhab, der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, gesagt, Bab, hier noch ein Punkt, Al-Ilmu, das Wissen, qabla al-amal, vor dem Sprechen und vor den Taten, musst du zuerst wissen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Wisse also, dass es keinen Ilah außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deinen Dhanb, für deine Sünden. Wir wissen, der Prophet hat nie eine Sünde gemacht. Aber Dhanb für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist, weil er nicht die beste Entscheidung getroffen hat. Warum? Wenn manchmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen zwei erlaubten und zwei richtige Entscheidungen eine wählen muss, hat er manchmal nicht die bessere getroffen. Oder wie zum Beispiel, wie beim Stuhlgang, wir wissen, nach dem Stuhlgang, wir sagen Rufranek. Wieso sagen wir Rufranek? Was haben wir gemacht? Eine Sünde? Nein, wir waren auf die Toilette. Ist das eine Sünde geworden? Ich bitte Allah um Vergebung. Nein. Viele Gelehrten haben gesagt, warum Rufranek? Die haben gesagt, weil du in der Toilette Allah nicht erwähnen darfst. Und du bittest Allah um Verzeihung, weil du für ein paar Minuten ihn nicht geehrt hast und nicht erwähnt hast. Das ist Vergebung für eine Sache, die keine Sünde ist. Und so ist es mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat nie eine Sünde gemacht. So ist es. Hier das Wissen, Vorsprechen und Vorhandeln. Und Allah hat in der Ayah damit angefangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, fängt mit dem, womit Allah subhanahu wa ta'ala angefangen hat. Und es ist auch logisch, dass du, bevor du etwas machst, musst du wissen, worum es geht. Und bevor du etwas sprichst, musst du wissen, was du sagst. Jetzt fangen wir mit dem Unterricht von heute, inshallah. Das war eine kurze Wiederholung von dem, was wir im letzten Seminar gesagt haben. Er sagt, I'lam rahimakallah, das heißt wieder, habe den Ilm, habe das Wissen, rahimakallah. Möge Allah Azza wa Jal zu dir Ar-Rahma geben. Was heißt rahimakallah? Wir haben gesagt, rahimakallah bedeutet, möge Allah Azza wa Jal deine Sünden verzeihen. Wo? Die Sünden, die du gemacht hast und die du noch machen wirst. Und wenn man sagt, ghafarallahu laka wa rahimak, das heißt, möge Allah Azza wa Jal dir die Sünden, die du vorher gemacht hast, verzeihen und das, was in Zukunft machen wirst, auch verzeihen. Und das ist die Rahma dann. I'lam rahimakallah. Das annahu yajibu. Wieder. Dass es yajib, dass es Pflicht ist, wajib ist, ala kulli Muslim, für jeden Muslim. Für jeden Muslim heißt Mann und Frau, alt und jung. Aber die Kinder, nein, die sind nicht verpflichtet. Die werden nicht angesprochen mit Al-Wujub, bis sie erwachsen werden. Aber die können das wissen, das wird ihnen nicht schaden. Ala kulli Muslim wa Muslima. Ta'allumu. Ta'allumu ist, dass man den Ilm, das Wissen über etwas bekommt. Ta'allum ist lernen. Thalath, drei. Hadihi, diese. Das heißt, diese drei Mesail Sachen oder Angelegenheiten. Und dann wal amalu bihin, und danach zu handeln. Drei Sachen wissen und danach zu handeln. Wir haben bis jetzt vier Sachen gelernt. Und die vier Sachen sind in Surat al-Asr. Und jetzt will er uns andere drei Sachen beibringen. Erstens sagt er, an Allah khalaqana. Hier will er uns, rahimahullah, drei Sachen vorstellen. Die erste Sache ist Tawhid al-Rububiyyah. Die Einigung von Allah Azza wa Jalla in al-Rububiyyah werden wir jetzt erklären. Die zweite Sache in al-Uluhiyyah. Tawhid von Allah, die Einigung von Allah in al-Uluhiyyah, das heißt in der Anbetung. Und die dritte Sache ist über al-Wala und al-Bara'. Al-Wala ist Loyalität und Liebe und Nähe. Und al-Bara' ist Distanzierung und Hass. Und dass man mit jemandem nichts zu tun hat. Ungefähr. Drei Sachen wird er uns vorstellen. Er sagt, die sind Pflicht für jeden Muslim. Er muss die wissen und danach handeln. Die erste Sache, Tawhid al-Rububiyyah, die Einigung von Allah Azza wa Jal in al-Rububiyyah. Er fängt, rahimahullah, mit anna Allah khalaqana. Dass Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana. Khalaqa, das heißt, er hat etwas erschaffen. Etwas, was vorher nicht gab. Allah Azza wa Jal hat uns erschaffen. Dafür gibt es viele Beweise. Die ersten Beweise von Al-Quran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Er ist es, der euch aus Lehm erschaffen hat, und dann bestimmte er euch eine Lebensfrist, und eine weitere Frist ist ihm bekannt, ihr aber zweifelt noch. Das ist die erste Aya, wo Allah Azza wa Jal uns sagt, aufpassen, ich habe euch aus Lehm erschaffen. Die zweite Aya, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, und wir hatten euch erschaffen, dann gaben wir euch die Gestalt. Er hat uns nicht nur erschaffen, er hat uns auch die Gestalt gegeben. Eine andere Aya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Und wahrlich, wir haben den Menschen erschaffen aus trockenem, tönendem Lehm, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm. Je mehr Details darüber, wie Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat. Dazu, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Und unter seinem Zeichen, Ayat ist Mehrzahl von Aya, und das ist ein Zeichen, und unter seinem Zeichen ist dies, dass er euch aus Erde erschuf, als dann seid ihr Menschen geworden, die sich vermehren. Allah Azza wa Jalla sagt, خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Wieder. Er hat den Menschen aus Ton erschaffen, gleich einer Töpferware. Und hier, wieso Allah Azza wa Jalla reicht einmal zu sagen, Allah خلقكم, Schluss. Aber Allah wiederholt das. Er will uns daran erinnern. Hier, ich bin euer Schöpfer. Ich bin euer Schöpfer. Und das hat Folgen. Vergiss nicht die Folgen. Wir finden auch, Allahu خالق كل شيء. Nachdem Allah Azza wa Jalla so oft gesagt hat, er hat uns erschaffen, Allah kommt und sagt, Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Und dieser Shay, hier ist indeterministisch, also indeterminiert. Shay. Das heißt, jede Sache. Jede Sache, die du dir vorstellen kannst. Wer hat sie erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Taten, deine Sprüche, dein Körper, das, was du isst, was du trinkst, was du nicht essen kannst, was du auch nicht trinken kannst, alles hat Allah Azza wa Jalla erschaffen. Dich, deine Familie, deine Vorfahren, deine Nachkommen, da wo du wohnst, die Vögel, die Tiere, Fische, alles, was du dir vorstellen kannst. Jetzt, da waren kleine Geschöpfe, jetzt die größeren Geschöpfe, Planeten, Sonne, die Galaxie, Allah hat sie erschaffen. Jetzt mächtige Geschöpfe, die Engel, wer hat sie erschaffen? Allah, wir wissen, wie mächtig die Engel sind. Wer hat sie erschaffen? Allah. Also wenn die Engel so mächtig sind, wie mächtig wird dann dieser Schöpfer sein? Kann man sich auch nicht vorstellen. Allahu khaliqu kulli shay. Und dan zegt Allah Azza wa Jal, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloon. Ik heb gezegd, och die taten. Waarom? Wel, Allah zegt, Allah had ons erschaffen, wa ma ta'amaloon, en eure taten. Allah had ons erschaffen, en was ihr macht. En eure taten. Eure taten had Allah Azza wa Jal erschaffen. Hier hebben wir Ayat gehört, Verse vom Koran, wo steht, dass Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat. Diese Ayat kannst du zu Muslimen erzählen und vorlesen, die an den Koran glauben. Aber wie machst du mit denjenigen, die überhaupt nicht an Koran glauben? Die sagen, das Buch ist nicht von Gott. Die es leugnen, dass es einen Schöpfer gibt. Wenn wir Fragen haben über die Religion, wo suchen wir zuerst? Wir suchen im Koran und bei den Propheten. Und da werden wir höchstwahrscheinlich, fast zweifellos, die Antwort finden. Wenn wir Glück, wenn wir es verdienen. Wenn Allah Azza wa Jal uns diese offenen Blick gibt, dass wir das sehen können. Allah Azza wa Jal sagt, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Sind sie wohl durch nichts erschaffen worden? Am khuliqu min ghayri shay. Khuliqu, wurden sie etwa erschaffen? Min ghayri shay, von nichts? Am humul khaliqun, oder sind sie etwa die Schöpfer? Es gibt drei Möglichkeiten und keine vierte Möglichkeit. Die erste Möglichkeit ist, dass man plötzlich da gewesen ist. Plötzlich. Und so perfekt. Diese Möglichkeit würde keiner akzeptieren, der seinen Verstand benutzt. Gehst du zu einem Autoingenieur, sagst du ihm, ein Mercedes 500 mit so vielen Extras fährt allein, bremst allein, tankt allein und kein Mechaniker hat es gebaut, kein Ingenieur hat sich Gedanken gemacht, war plötzlich da. Und jetzt nicht nur eins, sondern gibt es viele und die fahren überall. Er sagt dir hier, du bist nicht normal im Kopf. Gehst du zu einem Informatiker, sagst du ihm, ich war gestern zu Hause, ich habe ein bisschen Kupfer und Steine nach Hause geholt und ein paar Plastik, ich bin am Schlafen und dann höre ich Geräusche. Stehe ich auf, finde ich einen Computer vor mir. Die Sachen, die ich gekauft habe, haben sich in einen Computer umgewandelt. Von sich allein, Zufall. Ich habe geguckt, ich habe einen Knopf gefunden. Ich habe gedruckt, startet Windows 2003. Wir machen keine Werbung für Windows, aber eine Software. Läuft richtig, mit Internet. Und war Drucker da, war alles Zufall. Ich habe nichts gemacht. Gehst du zu einem Mann in der Wirtschaft, sagst du ihm, hier, ich war in einer Stadt gewesen und dann habe ich eine Fabrik, eine Industrie, ein Industriegebiet gefunden. Eine Fabrik, ohne Arbeiter, ohne nichts. Sie produziert und sie macht alles. Von sich allein. Da ist niemand und da ist nichts. Aber trotzdem kommt immer die Ware raus. Was sagst du hier? Die können das nicht akzeptieren, nicht glauben. Die sagen, der ist verrückt. Muss zum LKH. Kommt, holt, ruft den Krankenhaus. Die müssen ihn nehmen. Aber wenn die sagen, das ganze Universum ist auch Zufall gekommen, auf einmal war eine Explosion und mit der Zeit hat sich Staub gesammelt und wir waren Würmer oder Allah Alam was und jetzt sind wir Menschen, ein Zufall. Das können sie glauben. Aber bei etwas Kleines wie ein Computer oder ein Auto, die schicken dich zum Irrenhaus. Man merkt, dass diese Leute wirklich ihren Verstand nicht benutzen, sondern sie benutzen ihre Gelüste. Die sind blind, aber die glauben, viele glauben daran, was sie sagen, weil Allah sie aus irgendeinem Grund und einer Weisheit so bestraft, dass sie das nicht erkennen. Die sind überzeugt, viele. Andere nicht. Die wollen nur eine Ausrede. Also, am khuliqu min ghayri shay, wurden sie von nichts erschaffen? Kein Mensch würde das akzeptieren. Und dann sagt Allah Azza wa Jal jetzt die zweite Möglichkeit. Oder sind sie selber die Schöpfer? Wir wissen, keiner hat jemals behauptet, er sei ein Schöpfer oder er hätte was erschaffen. Keiner. Und natürlich, wenn sie vorher nicht da gewesen sind, wie können sie sich erschaffen? Also was nicht existiert, kann auch nicht erzeugen. Also bleibt nur die dritte Möglichkeit. Es muss eine andere Seite geben, die uns erschaffen hat. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und da niemand jemals behauptet hat, er sei der Schöpfer, außer Allah subhanahu wa ta'ala durch seinen Gesandten, wir können nie, dass jemand das behauptet hat, wirklich. Ich habe euch alle erschaffen. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala hat das behauptet und hat das zu sich zugefügt durch seinen Gesandten. Und seine Gesandten haben uns unendlich viele Zeichen und Beweise und Argumente geholt. Denn es gibt einen Schöpfer. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Schöpfer und unser Herr. Allahu khalaqana. Das ist der erste Teil von die erste Sache, die wir wissen und lernen müssen. Haben wir gesagt, Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Rububiyyah, die Einigung von Allah in der Eigenschaft, dass er al-Rabb ist. Dass er der Herr ist. Und der Schöpfer ist. Die erste, er hat uns erschaffen. Zweitens, was noch? Warazaqana, er hat uns versorgt. Du musst das wissen. Und du darfst daran auch nicht zweifeln. Und danach handeln. Wahrlich, Allah allein ist der Versorger, der Stärke und Festigkeit besitzt. Inna Allah huwa al-Razzaq. Er allein, wahrlich. Inna Allah huwa al-Razzaq dhul quwwati al-Matin. Ich habe gesagt, Allah hat gesagt, dann habe ich die ungefähre Übersetzung der ungefähren Bedeutung der Ayah gesprochen. Manchmal vergisst man und sagt, Allah hat gesagt, und dann kommt irgendeine Übersetzung. Allah hat das nicht gesagt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, tut das nicht. Das ist eine Übersetzung. Die Übersetzung ist nicht immer entsprechend der Wahrheit. Da muss man aufpassen. Also, inna Allah wa razzaq dhul quwwati al-matin. Ungefähr, wahrlich, Allah allein ist der Versorger, ist der Razzaq, der Stärke und Festigkeit besitzt. Allah sagt uns, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ. Sprich, wer gibt euch Nahrung von Himmel und der Erde? Sprich Allah. Allah ist derjenige, der uns diese Nahrung gibt. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Sprich, wer versorgt euch von Himmel her und aus der Erde? Oder wer ist es, der Gewalt über die Ohren und die Augen hat? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten hervor und das Tote aus dem Lebendigen? Und wer sorgt für alle Dinge? Da spricht das zu den Mushrikin. Und da sagt Allah Azza wa Jal, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Sie werden sagen Allah. Die Götzendiener in Mekka, sie haben das nicht geleugnet, dass Allah der Schöpfer und der Versorger ist. In der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam finden wir auch Hadith, die das bestätigen. Wie zum Beispiel die Überlieferung, die wir bei Arba'in Nawawiyyah finden, und wo es steht, dass ein Engel kommt und vier Wörter schreibt, vier Sachen schreibt, wenn das Kind noch im Bauch von seiner Mutter. Was schreibt er? Der Engel schreibt sein Rizq und schreibt sein Ajal, das heißt, wann er sterben wird, und seine Taten und ob er glücklich oder unglücklich sein wird. Wieso schreibt der Engel das? Woher soll das der Engel wissen? Allah hat es ihm gegeben, gesagt. Wieso? Weil Allah alles weiß. Auch die Zukunft. Allah weiß, was geschehen ist, was geschieht und was geschehen wird. Und die Sachen, die nie geschehen werden, Allah weiß, wenn sie geschehen würden, wie sie dann geschehen würden. Die werden nie geschehen, aber trotzdem Allah weiß es. Wieso? Weil Allah Azza wa Jal, wenn die Kuffar zu Jahannam gebracht werden und die sagen, ja Allah, lass uns zurück zu Dunya und wir werden fromm sein. Was sagt Allah? Nein, wenn sie zurückkehren, werden sie dasselbe machen. Sind sie zurückgekehrt? Nein. Werden sie zurückkehren? Nie. Das heißt, dass sie zurückkehren, wird nie geschehen. Und Allah Azza wa Jal weiß, dass sie, wenn sie zurückkehren würden, dass sie auch nicht besser sein werden. Das heißt, Allah weiß, was nie geschehen wird, wie es geschehen würde, wenn es geschehen sollte. An diesem Beispiel. unserem Verstand. Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Versorger. Warum? Was ist das, was wir essen und was wir trinken? Warum? Die Arbeit, die wir bekommen, wir kriegen dafür Geld oder was anderes. Wer hat das erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir nehmen, was Allah erschaffen hat. Wer entscheidet das, ob wir es bekommen oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala. Und das erinnert mich an ein Ereignis, das in Belgien vor 10 oder 12 Jahren geschehen ist. In einer Firma, der Besitzer war ein Kafir. Und dann war Ramadan. Dann hat er die muslimischen Arbeiter geholt, hat gesagt, hier, Ramadan, wenn er fastet, werdet ihr nicht gut leisten können. Deshalb, hier ist eine Liste, ich will wissen, wer fastet und wer nicht. Dann muss ich mir überlegen, wer noch bei uns bleibt und wer entlassen werden muss. Natürlich viele haben gesagt, ja, wir verlieren unseren Job. Andere sagen, nein, Allah Azzawajal hat uns befohlen zu fasten. Er versorgt uns. Ob wir diesen Job verlieren oder nicht, ist in der Hand von Allah. Und ob wir was bekommen werden oder nicht, entscheidet nur Allah. Und die anderen sagen, nein, aber Allah hat uns gesagt, werft euch nicht in Erzähluka, in Zerstörung. Der hat uns gewarnt. Der sagt, das ist eine Bedrohung und wir müssen arbeiten, wir müssen Miete bezahlen, Kleidungen kaufen, Urlaub machen und solche Sachen. Dann haben sie ausgefüllt. Und dann kommt der Belgier, ich gucke die Liste, zwei Listen, eine, die fasten nicht. Der hat gesagt, diejenigen, die nicht fasten, werden alle entlassen. Sofortige Kündigung. Wieso? Ihr habt euren Gott und euren Herr verraten. Und wer sagt mir, dass ihr mich, ein Mensch, und den ihr für einen Kafir, für einen, der zu Jahannam gehen wird, haltet, wer sagt mir, dass ihr mir nicht verraten und betrügen werdet, wenn ihr euren Herr betrügt? Natürlich, der Mann denkt an Gewinn. Aber der hat logisch gedacht. Also Allah ist auch unser Versorger. Und jetzt, وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht nur so gelassen. Allah Azza wa Jalla sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. Allah sagt, glaubet ihr, oder glaubtet ihr denn, wir hätten euch in Sinnlosigkeit, ohne Sinn, erschaffen, und ihr würdet nicht zu uns zurückgebracht? Dann sagt, فَتَعَالَ اللَّهُ. Darum ist Allah, der wahre König, hoch erhaben. Es ist kein Gott außer ihm, hier falsch übersetzt, es ist kein Ilah außer ihm, Ilah darf man nicht mit Gott übersetzen, das ist keine richtige Übersetzung, dem Herrn der würdigen Throns. Allah. Allah macht nichts Unsinniges. Glaubt er wirklich, Allah hat uns nur so unsinnig, mit Sinnlosigkeit erschaffen? Wenn ein einfacher Mensch etwas Sinnloses macht, wir sagen, was für ein kranker Mensch. Weil hat er keine Gedanken. Und wir fügen das zu Allah. Was wir den Menschen nicht zufügen können, weil wir das abstoßend finden, wir wollen es zu Allah zufügen. Nein, unmöglich. Es gibt einen Sinn. Allah Azza wa Jalla sagt auch, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meint der Mensch etwa, er würde sich selbst überlassen sein, und das ist Al-Hamel. Allah hat ihn erschaffen und so in Stich gelassen. War er nicht ein Erguss, verspritzen Spermas? Und hier Allah zeigt uns nur ein Beispiel, wie Allah Azza wa Jalla sich um uns kümmert und auf uns wacht, seitdem oder sogar bevor wir geboren sind, seitdem wir nichts mehr als Sperma waren. Wie er sagt, war er nicht ein Erguss verspritzten Spermas, dann wurde er ein Blutklumpen, vervollkommnete er ihn, also Allah hat ihn vollkommen gemacht, als dann schuf er aus ihm ein Paar, den Mann und die Frau, ist er denn nicht imstande, die Toten ins Leben zu rufen? Das sind Ayat, die uns das zeigen, dass Allah Azza wa Jal uns nicht mit Sinnlosigkeit erschaffen hat. Wieso kann uns Allah Azza wa Jal nicht nur so zum Sinnlosigkeit erschaffen haben? Wenn wir daran glauben, dass Allah der Schöpfer ist. Und Allah Azza wa Jalla hat uns so perfekt erschaffen. Und Allah Azza wa Jalla ist der Allmächtige, Allwissende, komplett, ist vollständig in allen Eigenschaften. Jemand in dieser Stufe, Allah subhanahu wa ta'ala, kann nicht sein, dass er etwas ohne einen Sinn macht. Ist unmöglich, wie wir gesagt haben. Wenn wir das bei Menschen finden, das ist schon ein negativer Zeichen. Das kann man nicht zu Allah zufügen. Wir sehen, dass die Ungerechten in diesem Leben, die haben viel, sehr oft. Die leben gut, einigermaßen äußerlich. Die sind reich. Wir sehen, dass die Guten, viele sind arm. Die haben ein schwieriges Leben. Die Gläubigen, Al-Mu'minun, werden getötet, gefoltert, verfolgt. Die Kuffar machen, was sie wollen. Die kriegen keine Strafe. Wir sehen keine Strafen. Allah Azza wa Jal, der so allwissend ist, und Allah Azza wa Jal, der alles erschaffen hat und der die Hikma, die vollständige Weisheit hat, kann nicht sowas zulassen, ohne dass es später eine Abrechnung gibt, so dass die Guten ihre Belohnung bekommen. Was wir so, natürlich, wenn wir etwas machen, müssen wir unsere Belohnung bekommen, das ist logisch, und dass die Schlechten ihre Strafen bekommen. Und hier sagt Allah, sagt der Gelehrte, Bel arsala ilayna rasula, sondern, also Allah Azza wa Jalla hat uns nicht so gelassen, ohne Befehle, ohne nichts. Allah hat uns einen Gesandten entsandt, einen Rasul. Faman ata'ahu, wer diesen Rasul gehorcht, dachal al-Jannah, der geht ins Paradies. Waman asahu, und wer diesen Gesandten nicht gehorcht, dachal al-Nar, der geht zu Jahannam. Jetzt, wer dem Gesandten, wenn dem Gesandten gehorcht, geht ins Paradies. Was können wir darüber sagen? Es gibt viele Ayat. Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Und gehorcht Allah und den Gesandten, لَعَلَّكُمْ. So werdet ihr von Allah Azza wa Jalla Rahma bekommen, Barmherzigkeit bekommen. Und Allah sagt, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Und wer Allah und seinen Gesandten gehorcht, يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ. Allah wird ihn in Paradies, in Jannat, im Himmel reinbringen. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Unter diesem Paradies, diese Gärten, fließen Flüsse. خَالِدِينَ فِيهَا. خَالِدِينَ für die Ewigkeit. Drin werden sie bleiben. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Das heißt, dass sie ins Paradies kommen, das ist Al-Fawz. Das ist der Sieg. Das ist die Belohnung, die mächtig ist. Es gibt nichts Besseres. Es gibt viele Ayat, dazu aufrufen, den Gesandten von Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen. Und wer ihm gehorcht, geht ins Paradies, wie wir in manchen Ayat jetzt gehört haben. Aber wer den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht gehorcht, was ist mit ihm? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. Allah Azza wa Jalla sagt, und wer Allah und seinen Gesandten den Gehorsam versagt und seine Schranken übertritt, den führt er ins Feuer. Finnar. Reicht das? Nein. خَالِدًا فِيهَا. Darin muss er ewig bleiben. Reicht? Nein. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِمٌ. Und ihm wird eine schämliche Strafe zuteil. Eine andere Ayah. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيدًا. Und der Allah und seinen Gesandten nicht gehorcht, geht wahrlich in offenkundiger Weise irre. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Khalidina fiha wie eben, aber jetzt abada, Bestätigung für immer und ewig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es klar und deutlich in einem Hadith gesagt. Der hat gesagt, meine ganze Umma geht ins Paradies. Außer diejenigen, die sich weigern. Die Sahaba haben gesagt, wer weigert sich ins Paradies zu gehen, ja Rasulullah, wieso? Wer soll sich weigern? Ja, sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer mir gehorcht, geht ins Paradies. Und wer mir nicht gehorcht, wer gegenüber mich ungehorsam ist, der hat sich geweigert. sich geweigert, ins Paradies zu gehen, weil das einfach ist eigentlich, nicht so schwer. Und dann hat der Gelehrte ein Beispiel gegeben. Er hat gesagt, Inna arsalna ilaykum rasula. Wir haben zu euch einen Rasul entsandt. Shahidan alaykum. Er wird ein Zeuge über euch sein. Kama arsalna ila Fir'aun rasula. Genauso wie wir zu Pharaon einen Gesandten entsandt haben. Wer war dieser Gesandter? Musa alayhi salam. Kalimullah. Fa'asa Fir'aun rasul. So hat Pharaon diesen Gesandten nicht gehorcht. Hat al-Isyan gemacht. Fa'akhadnahu akhdan wabila. So haben wir ihn genommen und ungefähr bestraft. Auf eine Weise, die wirklich schrecklich und sehr hart war. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen muss. Weil Allah azza wa jalla sagt, zu euch haben wir einen Gesandten entsandt. Genauso, wie wir zu Pharaon einen Gesandten entsandt haben. Was hat Pharaon getan? Er hat den Gesandten nicht gehorcht. Was ist mit ihm geschehen? Der hat eine Strafe bekommen. Eine Strafe, die unbeschreiblich ist. Also passt auf, dass er nicht dasselbe macht. Und manchmal, wenn man zwei Wege hat, kann man nur einen Weg beschreiben. Wenn man den ersten Weg beschreibt, ist der zweite sofort klar. Hier Allah Azza wa Jalla hat nicht gesagt, und wenn ihr ihm gehorcht, dann reicht zu sagen, wenn ihr ihm nicht gehorcht, wie Pharaon gemacht hat, werdet er bestraft. Und der Schlaue versteht. Das heißt, wenn wir gehorchen, keine Strafe, sondern Belohnung. Das war inshallah alles, was ich zu sagen hatte. Inshallah, morgen machen wir weiter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.